An die Freiheit von Oscar Wilde aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An die Freiheit von Oscar Wilde. Nicht darum, weil ich hold bin deinen Söhnen, in deren Sinn nichts lebt als festgeballt, der eigenen dumpfen Leiden Missgestalt, doch weil aus deinem wilden Machtverhöhnen, aus deines Schreckensreich Gewitter dröhnen, mir meiner eigenen Leidenschaft Gewalt und meinem Grimm ein Echo widerhallt. Darum, du Freiheit, jauchzt bei deinen Tönen mein Innerstes, sonst könnte Tyrannei das heilge Recht der Völker immerhin mit Knuten treffen und mit Kanonaden, und meine Seele bliebe kalt dabei. Und doch, Gott weiß, wie eins ich bin mit jenen Heilanden der Barrikaden. Ende von An die Freiheit von Oscar Wilde.